Aus gleichem Anlass gab die Gesellschaft für Freundschaft und Solidarität zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Korea am 12. Juni ein Bulletin heraus und veröffentlichte der Vorsitzende des Obersten Rates der neuen Sozialistischen Partei Rumäniens, Basile Orleanu, am 13. Juni auf Internet-Homepage einen Beitrag mit dem Titel »Der ewige Führer der Partei der Arbeit Koreas, Kim Jong-il«.